1. Jahwe befahl mir, geh und kauf dir einen Leinengürtel, lege in ihm den Haften, aber lass ihn nicht nass werden. 2. Ich kaufte den Gürtel, wie Jahwe es befohlen hat, und legte in ihm mein Haften. 3. Danach ging das Wort Jahwes eins weites Mal an mich, mit folgendem Inhalt, vor, nimm den Gürtel von deinen Haften, den du gekauftest, begib dich zum Euphrat und versteck ihn dort in einer Felsenspalt. 5. Ich ging hin und versteckte in einem Euphrat, genau wie Jahwe es mir befohlen hat. 6. Nach einiger Zeit sprach Jahwe erneut zu mir, geh zum Euphrat und hol den Gürtel von dort, den ich dir befohlen hat, dort zu verstecken. 7. Ich ging zum Euphrat, grub nach und nahm den Gürtel von der Stelle, wo ich ihn versteckt hat, doch sie, der Gürtel war verdorben und zu nichts mehr zu gebrauchen. 8. Daraufhin erging das Wort Jahwes folgendermaßen an mich hinein, so spricht Jahwe, ebenso wird ich den großen Hochmut Judas und Jerusalems ins Verderben stürzen. 10. Dies gottlosen Menschen, die sich weigern, mein Wort zu hören, die starrsinnig ihren eigenen Wegen folgen und anderen Gotten dienen so ich sich für ihnen niederwerfen, sollen wie dieser Gürtel werden, der zu nichts mehr nutzer ist. 11. Denn so wie sich ein Gürtel eng und die Haften eins Menes schmiegt, so hat ich das gesamte Haus Israel und das gesamte Haus Juda dazu bestimmt, sich eng und mich zu binden, so lautet der Spruch Jahwes, damit sie mein Volk, mein Ruhm, mein Lobpreis und mein Zierd wären, doch sie gehorchten nicht. 12. Sprich nun zu ihnen dieses Wort, so spricht Jahwe, der Gott Israels, jeder Krug wird mit Wein gefüllt. Wenn sie dich dann fragen, sollten wir den wirklich nicht wissen, dass jeder Krug mit Wein gefüllt wird. 13. Dann sage ihnen, so spricht Jahwe, Wolik, ich word Elbewohner dieses Lands, einschließlich der Koniger, die als Natch kommen Davids auf seinem Thron sitzen, so I die Priester, die Propheten und Elbewohner Jerusalems mit Trunkenheit erfüllen. 14. Ich word sie gegen einander schmetten, Vater und Son gleichermaßen, so lautet der Spruch Jahwes. Ich word weder schonung noch mitleid sagen und mich nicht erbarmen, sie nicht zu vernichten. 15. Hort doch zu und nehmt es euch zu Hasen. Seid nicht hochmütig, denn Jahwe hat gesprochen. 16. Geb Jahwe, Urim Gott, die Ehre, bever die Dunkelheit hier im Bricht und ihr Fassen Dunklen Bergen Stolpen. Dann wordet over Jeblich auf Licht hoffen, den wordes in Tieffinsternis und Dichtes Dunkel verwandeln. 17. Wenn Jedoch nicht darauf hort, word ich im Verborgenen wegen yours Hochmuts weinen und mein Organ werden unaufholig Tranen vergießen, j. sie werden in Tranen zerfließen, weil die Herd Jahwe's Gefangen wegeführt word. 18. Sprich zum König und zur Königin, setzt euch tief herunter, denn ihr Hochschmuck, ihr praktisch Krone, ist herab gesunken. 19. Die Stadte des Sudlen sind verschlossen und niemand offnet sie mehr, ganz Juda word vollständig in die Gefangenschaft geführt. 20. Erheb den Organ und sei, why sie von Norden her kommen, wo ist die Herd, die dir anvertraut war, den praktischen Schaf. 21. Was wirst du sagen, wenn dir den Liebhaber, die du selbst und dich gewohntest, als Oberhaupt setzen word? Werden dich dann nicht Schmerzen pack ken wie eingebarend? 22. Und wenn du in deinem Hasen fragen solltest, warum ist mir das widerfahren, so ist es wegen der Groß Däner should, das Dein Schlepp aufgedeckt und Dein Fersen misshandelt werden. 23. Kann ein Äthiopier sein Hortfarb andern oder ein Leopard sein Flecken? Ebenso wenig konnte Gutstun, dir darin gewohnt seid, Boses zu verruben. 24. Daher word ich sie struen wie stoppeln, die vom Wassenwind devongetragen werden. 25. Dies ist den Loss, den Anteil, den ich dir zugemessen habe, so lautet der Spruch Jahwes, weil du mich vergessen und auf Lügen vertrautest. 26. Dieshalb word ich dir den Schlepp aufdecken, damit den Schande sichtbar word. 27. Dein Ehebrikere, Dane Lustens Wehern und Dane Schandlich Hure, Dane Graul Taten Habe ich auf den Hügeln im Freien Feld gesehen. Wie Herr dir, Jerusalem, du wirst nicht rein werden, wie lange noch?